Die Papanicciari. Mafiosi sind lebende Widersprüche. Sie müssen gute Beziehungen pflegen und sind doch Teil eines Gewaltsystems, das auch davon lebt, Furcht im Gegenüber wachzurufen. Manche gerieren sich als Wohltäter und geben vor, die Interessen ihrer Mitmenschen zu vertreten und sind doch, was sie sind: Kriminelle. Und selbst wenn man die Perspektive auf die Welt innerhalb der Mafia einengt, gelten auch dort manche als gute Menschen, gemessen an den Werten der Organisation, und andere als böse, dabei sind sie alle Teil einer bösen Organisation. Diese Widersprüche lösen sich auch nicht mit dem Ausstieg in Luft auf. Insofern ist es durchaus verstörend, wenn Luigi von seinem Freund Luca erzählt. Ein- und ausgegangen sei er bei ihm, auf ihn lässt er nichts kommen. Luca war ein guter Junge. Mit Luca kann er nicht mehr über die Freundschaft zu Luigi sprechen. Luca ist tot. Begraben liegt er auf dem Friedhof von Papanice, einem Teil von Crotone, rund 10 Kilometer außerhalb der Stadt. Wie es in Italien üblich ist, wurde sein Leichnam in ein Fach in der Wand geschoben. Ungewöhnlich weiß sind hier viele Grabplatten gehalten, die die Fächer verschließen. Gleich wenn man den Friedhof betritt, strahlt einem unter der Spätherbstsonne die letzte Ruhestätte von Luca entgegen. Luca Megna. Ein großes Porträt zeigt einen Mann im dunklen Rollkragenshirt, die Stirn um Geheimratsecken erweitert, freundlicher Blick, aber nicht unvoreingenommen. Verwandte haben Engelsfiguren und ein Foto auf dem Sims platziert, Keramikblumen in einer Vase setzen Farbpunkte. Sie verdecken einen Text, der in die Platte eingelassen ist. Die Worte »Dein Lächeln« und »Licht« lugen hinter der Keramik hervor. Unzählige Nachnamen in der Umgebung habe ich schon gelesen, in meinen Akten. Laratta, Basiolo, Basile, Carvelli, Labella, Lumastro, Pedace, Rosselli. In vielen Kammern ruhen Leichen von jungen Männern, die, noch nicht volljährig, aus dem Leben schieden. Wie sie gestorben sind, ist nicht angegeben. Luca Megna wurde mit 37 Jahren erschossen. Das Datum, der 22. März 2008, ist in die Grabplatte eingraviert. Megna kam mit seiner Frau und seiner 5-jährigen Tochter Gaia nach Hause und hatte gerade den Knopf für das automatische Garagentor gedrückt. Die Killer warteten schon auf ihn. 18 Schüsse auf ihn. Seine Frau warf sich noch schützend über das Kind, doch ein Projektil hatte sich bereits in Gaias Gehirn gebohrt. Die Täter schossen weiter. Bevor Megna starb, setzte er seinen Fiat Panda zurück und verletzte einen der Schützen am Fuß. Zitat: Einige Minuten, nachdem das Schießen vorbei war, bin ich aus dem Auto gestiegen und habe meine Tochter auf den Boden gelegt. Das Loch am Kopf meiner Tochter habe ich sofort bemerkt, berichtet seine Frau später bei einer Vernehmung. Die kleine Gaia fiel ins Koma. Aus dem Koma ist sie wieder erwacht, doch die Menschen sagen, sie vegetiere nur vor sich hin. Es ist Fluch und Segen zugleich von Friedhöfen, dass sie einen Großteil der Geschichte der Begrabenen ausblenden. Im August 2008 wurde Pantaleone Leo Rosselli bei Bologna verhaftet, in Gegenwart seiner Frau und Kinder. Er war am Knie verletzt und benötigte Krücken zum Gehen. Später wurde er als einer der Schützen verurteilt. Nach nur rund 2 Jahren in Freiheit musste er erneut in Haft. 30 Jahre lautet das Urteil. Luca Megna hatte sich als Sohn des Bosses als natürlicher Vertreter seines Vaters gefühlt und die Führung des Clans beansprucht. Diese Position machte ihm jedoch Leo Rosselli, sein späterer Mörder, streitig. Rosselli stand dem Boss Mico Megna schon seit langem nahe. Der Boss behandelte ihn fast wie einen Sohn. Rosselli übernachtete sogar im Hause Megna. Rosselli hatte beide Eltern verloren, in Mico Megna fand er einen Ersatzvater. Bereits als Minderjähriger diente er als Eskorte für den Boss, respektiert dank einer schweren Beretta M12 Maschinenpistole, die er stets bei sich trug. Später suchte sich Rosselli mächtige Alliierte. Nicolini Grande Aracra zum Beispiel schenkte ihm 2 Pistolen für die Arbeit. Grande Aracra sagte, Rosselli sei ihm nützlich, dank ihm wisse er über Erpressungen in Crotone Bescheid, welche schon erfolgt seien und wo es noch Geld zu holen gebe. Ungefähr zwischen 1999 und 2000 fing Leo Rosselli unter der schützenden Hand von Grande Aracri an, seinen eigenen Clan aufzubauen. Auch der Clan Vrenna Bonaventura fühlte sich bedroht von Rosselli. Schon 2002 hatten die Oberen sich getroffen und Luigi bedrängt, Rosselli zu entfernen, sie würden die Waffen besorgen. Bonaventura antwortete diplomatisch und regelte die Sache anders. Er ließ ihm ausrichten, sich in Crotone zurückzuhalten, und setzte sich mitten in Papanice auf die Piazza. »Ich zeigte ihm so, komm her, bring mich um, ich habe keine Angst vor dir.« Am Ende kamen die Männer von Rosselli, sie tranken etwas, auch zum Essen blieben sie noch. Rosselli zeigte sich nicht, aber die Botschaft war wohl angekommen. Im Frühjahr 2007 hat es wegen der vielen Kriege gar einen Mafia-Gipfel in Ciro Marina gegeben. Ironischerweise führte der Boss der Pharao den Vorsitz, Cataldo Marincola, der auch nicht für friedliche Übergabe stand. 1987 soll er den damaligen Boss der Pharao, Nicodemo Aloe, ermordet haben. Marincola lebte damals in Deutschland. Luca Magna hatte ebenfalls Mordpläne gegen seinen Rivalen gehegt, sein Vater hatte sogar schon das Okay gegeben. Doch Leo Rosselli setzte seinen Plan zuerst um. Manche machten Luigi mitverantwortlich. Denn Nicolino Grande Aracri hatte die Order ausgegeben, wer Leo Rosselli etwas antue, habe ihn zum Feind. Luigi Bonaventura gab eine Kontraparole aus, wer Luca Magna ein Haar krümme, habe ihn zum Gegner. Bevor die Parole aber zum Tragen kam, wurde er Kronzeuge. »Es ist hässlich, dass mein Freund gestorben ist, aber wenn du dich in bestimmten Kontexten bewegst, dann akzeptierst du diese Sachen«, sagt Luigi heute. Das Schlimme war, dass Leo Rosselli den Anschlag beging, als er mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter im Wagen saß. Ich hatte sie gekannt, ein wunderbares Kind. Ich aß oft zu Hause bei Luca. Der Mord an ihm blieb nicht der einzige in der Auseinandersetzung, natürlich nicht. Nur wenige Tage nach dem Mord an Luca Magna musste Giuseppe Cavallo sterben, eine Racheaktion. Seine Frau, Rosa Rosselli, ist eine Cousine von Leo Rosselli. Auch sein Mörder wurde gefasst. Er heißt Andrea Carrado und ist der Mann, der von seiner Frau nur in Begleitung von Mario Magna, dem Neffen des Bosses, besucht werden durfte. Weil Carrados Schwester mit dem Bruder der Frau des Bosses, Mico Magna, verheiratet ist, befürchtete dieser wohl, dass aus diesem Kreis Informationen an Ermittler gelangen könnten. Warum sonst hätte er die Begleitung von Corrados Frau für wichtiger gehalten als das Business, nämlich anstehende Gespräche mit Vertretern von Lidl? Nach dem Mord an seinem Sohn und der beinahe Tötung seiner Enkelin ließ Mico Magna etwas aus der Haft ausrichten. Seine Partnerin gab die Botschaft an den Priester von Papanice, Don Elia, weiter. Seine Tochter Rosita ließ einen Brief mit nahezu demselben Wortlaut veröffentlichen. In einer Messe zu Ehren seines toten Sohnes verkündete dann Don Elia durchaus doppeldeutig, »Mico ist bereit zum Frieden und zur Vergebung, weil der Herr barmherzig ist und liebe.« Während der Haftzeit fungierte seine Frau Santa Pace als Botin. Sie berichtete ihrem Mann auch von einem Brief von Rosselli, in dem dieser um Sicherheitsgarantien für seine Frau bat, im Falle ihrer Rückkehr nach Papanice. Nach seiner Freilassung im Januar 2014, nach 19 Jahren Haft, übernahm Mico Magna wieder die Führung des Clans. Es waren wohl eher machtstrategische Gründe als Barmherzigkeit, die Mico Magna zu diesem Schritt bewegten. Denn unter seiner Führung fanden sich die Clans in der Region Crotone wieder enger zusammen. Solche Vorgänge sind völlig normal. Es kommt immer wieder zu Abspaltungen und auch zu neuen Allianzen. Mico Magna selbst war früher Teil des Clans Frenna Bonaventura, als dieser noch von Raffaele Frenna Senior geleitet wurde. Er fungierte sogar als Kassier und war deshalb 1994 zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Seine machtstrategischen Überlegungen gingen auf. Inzwischen ist Magna ein wichtiger und anerkannter Boss. Der Clan aus Papanice hat viele Verbündete und er ist in Deutschland stark vertreten. Der Clan Magna steht seit Jahren auch in Kontakt mit anderen kriminellen Organisationen in Italien. So wurde beispielsweise der Sacra Corona Unita aus Apulien Drogen verkauft. Das Leben von Mico Magna, eines mächtigen Bosses, eine Tragödie. Sein Vater war ermordet worden, seine erste Frau hatte ihn betrogen, er zwang sie, auf ihren Liebhaber zu schießen, der schoss zurück, traf, sie ist seitdem querschnittsgelähmt. Magna verzieh ihr, ließ aber ausrichten, sie solle ihm nie wieder unter die Augen kommen. Sein Sohn tot, seine Enkelin schwerstbehindert. Das ist nicht Hollywood.